Frage und Antwort. Was ist der Unterschied zwischen dem, was Sie traditionell als die fünf Elemente guter Gewinn-Gewinn-Vereinbarungen gelehrt haben, und den vier Disziplinen erfolgreicher Umsetzung? Auf der Ebene des Grundprinzips gibt es keinen Unterschied. Der Unterschied liegt vielmehr in der Semantik, wie die Wörter benutzt und definiert werden, und im Gesamtkontext, in den die vier Disziplinen gestellt werden. Das möchte ich jetzt noch ausführlicher erläutern. Die fünf Elemente guter Gewinn-Gewinn-Vereinbarungen sind: erstens gewünschte Ergebnisse, zweitens Richtlinien, drittens Ressourcen, viertens Verantwortlichkeit, fünftens Konsequenzen. Die gewünschten Ergebnisse und die Richtlinien werden im Wesentlichen von den beiden ersten Umsetzungsdisziplinen, Etablierung der absolut wichtigen Ziele und eines überzeugenden Scoreboard, umfasst. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Ziele und die Mittel untrennbar sind. Daher kann das Erreichen der gewünschten Ergebnisse mit dem Erreichen der absolut wichtigen Ziele verwoben werden, wenn es auf prinzipienzentrierte Weise erfolgt. Das dritte Element von Gewinn-Gewinn-Vereinbarungen, die Ressourcen, ist implizit Bestandteil der dritten Umsetzungsdisziplin, der Unterteilung großer Ziele in konkrete Schritte. Um das vierte und fünfte Element von Gewinn-Gewinn-Leistungsvereinbarungen, Verantwortlichkeit und Konsequenzen, geht es explizit bei der vierten Disziplin, dass man sich ständig gegenseitig in die Pflicht nimmt. Als natürliches Ergebnis der Verantwortlichkeit sind auch die Konsequenzen implizit einbezogen. Der große Vorteil des Modells der vier Disziplinen für die erfolgreiche Umsetzung und die Befähigung von Teams liegt in seinen Grundlagen. Es beruht ja auf durch Forschungen gestützten Studien zu den Schwachstellen bei der Umsetzung. Der größere Kontext ist, wie das Modell des Industriezeitalters diese Lücken erzeugt und wie das Modell des Zeitalters der Wissensarbeiter sie schließt.